Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Der Tag X. Das ist ein Wunschthema, ermittelt worden bei www.nachtlager.de. Das ist die Fanseite im Internet für Domian. Und dort haben die meisten abgestimmt für diesen Tag, für dieses Thema, der Tag X. Ich möchte mich mit euch eben über euren Tag X unterhalten. Über den Tag in eurem Leben, den ihr nie vergessen werdet. Weil etwas ganz Besonderes passiert ist. Etwas sehr Schönes oder vielleicht auch etwas sehr Trauriges. Es kann sich beziehen einmal auf die Vergangenheit. Es kann sich aber auch beziehen auf die Zukunft. Vielleicht liegt der Tag X, der euer Tag X noch ist, noch vor euch. Vielleicht macht ihr eine große Reise, vielleicht habt ihr ein Examen vor euch oder vielleicht habt ihr eine schwere Operation vor euch. Was auch immer. Der Tag X, Thema heute Nacht hier bei uns, bei Domian. Telefonnummer wie immer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Marco. Guten Morgen, Marco. Ja, guten Morgen, Jürgen. 19 Jahre alt. Ja, genau. Der Tag X. Ja, und zwar folgendes. Ich bin 1999, das war am 13. Januar, bin ich auf einem Zebrastreifen in unserer Stadt von einem Auto angefahren worden und bin seitdem querschnittsgelähmt. Wie kam es zu diesem Unfall? Ja, das kann ich selber nicht so genau sagen. Ich wollte die Straße überqueren, am Zebrastreifen, war auch schon halb auf der Straße und es war kein Auto in sich und von links kam dann ein Auto von mir gesehen links. Irgendwie in einer geschlossenen Ortschaft, laut Unfallbericht, hatte der 90 drauf und hat mich... Also quasi, ich bin auf voll die Windschutzscheibe geflogen. Ne? Also weit überhöhte Geschwindigkeit, ja. Sodass er gar nicht hätte bremsen können, was er ja hätte tun müssen. Ne? Ja, genau. Zebrastreifen. Ja, genau. Ja, und ich bin dann im Koma gelegen. Wie lange? Es waren 4 Wochen und aufgewacht bin ich dann, ich war noch unter Morphium ungefähr nach 8 Wochen. Ja, und du bist seitdem dann... bin ich querschnittsgelähmt, also ein Krüppel kann man sagen. Impotent, ja. Mein Leben ist im Eimer, komplett. Impotent auch? Ja. Das heißt, du sitzt im Rollstuhl oder? Ja. Genau. Und ich habe als du damals aufgewacht bist, ja. Hat man dir das sofort gesagt, was los ist? Man hat es mir langsam beigebracht. Die Ärzte, meine Eltern und meine besten Freunde. Ja. Und auch meine Freundin. Als du es dann kapiert hast, ja. was los ist mit dir? Wie war dir da zumute? Was hast du da in der ersten Zeit, in den ersten Tagen gedacht und gefühlt? Ich wollte Schluss machen. Ich wollte nicht mehr. Und meine Freunde, meine Familie und meine Freundin, die haben mir Kraft gegeben und die sind auch immer bei mir. Wie lange hat es gedauert, bis du dich so, etwas arrangiert hast mit deinem Schicksal, dass du zumindest nicht mehr sagtest, ich will nicht mehr, ich guck nach vorne? Also abgefunden habe ich mich damit ungefähr nach einem halben Jahr. Ja, und wie gesagt. Was hast du vorher gemacht? Was ich beruflich gemacht habe. Zum Beispiel? Ja, ich habe ein Examen angefangen. Als Altenpfleger. Ja, und da ist ja mittendrin zu einem Unfall gekommen. Und das ist ja eine schulische Ausbildung. Ja. Und dann habe ich danach noch mit aller Kraft weitergemacht. Weil ich eine Ausbildung haben wollte. Wie, nachdem du querschnittsgelähmt warst? Ja, im Rollstuhl. Also, Rollstuhl. Wie gesagt, das war eine Schule. Ja. Nur praktisch konnte ich eben nichts mehr. Aber ich wollte sagen, du konntest das doch praktisch, oder kannst das praktisch doch gar nicht ausüben, den Beruf. Naja, aber das schulische Examen. Und das hast du auch geschafft, dann? Das habe ich geschafft, ja. Alle Achtung. So, und alle Achtung. Wie gesagt, das staatliche Examen habe ich. Ja. Das Problem ist... Was machst du denn heute? Kannst du irgendetwas beruflich tun? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe habe mich überall beworben quasi. Zuletzt, das war in einem Restaurant, da ich in der Küche helfe als Koch oder so. Und ja, im Rollstuhl, wie gesagt, kein Platz und nicht an die Töpfe drankommen und so. Und jetzt kriege ich Invalidenrente von 950 Euro im Monat. Ja, und das ist gerade nicht viel. Und hängst den ganzen Tag zu Hause? Ja, quasi. Oder mit meinen Freunden unterwegs und fahren im Rollstuhl spazieren draußen und sowas. Gäbe es keine Möglichkeiten, irgendwie so im Bereich Computer was zu machen, wo du im Sitzen arbeiten kannst? Ja, gut, EDV. Für solche Kurse habe ich mich auch schon angemeldet, aber bis heute noch nichts gehört. Du hast gerade das Stichwort fallen lassen, meine Freunde und meine Freundinnen. Ja. Hat die Freundin dann auch länger und weiter zu dir gehalten? Ja, ich bin, da war ich 15, da bin ich mit der zusammengekommen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ihr dann gesagt nach dem Unfall, als ich wieder Kraft hatte, das kann so nicht weitergehen. Ich sag, du hast dein Leben auch noch vor dir. Mhm. So, ich bin krüppelt, ich kann nichts mehr, im Bett läuft nichts mehr. Mhm. So, und dann, aber sie will bei mir bleiben, das finde ich auch gut, alle Achtung, also das macht auch nicht jeder. Das heißt, nee, wirklich nicht. Sie ist bis heute bei dir? Ja, und wie gesagt, ich habe ihr dann gesagt, wenn du Verlangen nach Sex oder so hast, dann mach's einfach. Und sie ist auch schon mit anderen Männern oder anderen Jungs ausgegangen und beziehungsweise hat auch Sex gemacht, aber da war keine Liebe im Spiel, das hat sie mir auch gesagt. Und das macht ja dann auch nichts aus. So, eifersüchtig bin ich schon, aber ich möchte, dass sie ein normales Leben führen kann. Also, aber da geht ihr beide sehr sehr toll an diese Sache heran, finde ich. Ja. Einmal Respekt für deine Freundin, dass sie bei dir geblieben ist und zu dir hält und dir wahrscheinlich auch, wie du auch gerade angedeutet hast, sehr viel Mut gegeben hat, dieses Schicksal anzunehmen. Ja. Und du wiederum gibst ihr diese Freiheit, obwohl es dir auch sehr schwer fällt und du auch eifersüchtig bist, verständlicherweise. Ja klar, aber ich kann keine anderen Menschen für mein Schicksal verantworten. Natürlich nicht. Du sagst, dass du impotent bist. Hast du denn, wenn es körperlich auch nicht funktioniert, dennoch erotische und sexuelle Sehnsüchte und Gefühle oder Gedanken? Ja, natürlich, Gedanken hat man. Die Gedanken hat man, aber die Gefühle, okay. Die Ärzte sagten mir, das wird vielleicht, wenn ich Glück habe, nach und nach kommen, aber hundertprozentig läuft da nichts mehr. 20-30%, haben die mir gesagt. Ja, ab wo, ab welchem Wirbel oder in der Höhe der Hüfte, wie kann man das sich vorstellen, bist du gelähmt? Ja, der komplette Unterbereich, also ab der Gürtellinie. Gürtellinie, also Bauchnabel. Unterm Bauchnabel. Das ist vollkommen gefühllos, vollkommen tot alles. Ja, alles lahm. Ich bin aufgewacht, also die haben mich ja noch 4 Wochen auf Morphium gehabt. Mhm. Ja, und dann oben, ich konnte mich, mein Oberkörper, meine Arme, mein Kopf, das alles zum Glück unversehrt geblieben, bis auf Schnittwunden von der Glasscheibe und so. Mhm. Aber das waren Kratzer. So, dann habe ich, meine Beine habe ich nicht gemerkt. Mhm. So. Schmerzen hast du dann auch nicht so viel ertragen müssen danach? Nee, Schmerzen nicht, aber seelische Schmerzen. Natürlich. Körperliche Schmerzen vergehen, aber der seelische Schmerz bleibt für immer. Ist das auch verbunden mit Inkontinenz? Nein, das zum Glück nicht. Das zum Glück nicht. Aber wie funktioniert das, wenn du unten herum überhaupt gar nichts spürst? Wie kannst du dann deinen Stuhlgang zum Beispiel beeinflussen? Zuerst hatte ich einen Katheter gehabt zum Wasserlassen. Mhm. So, und irgendwie, das merke ich noch, weiß ich auch nicht. Mhm. Also das merke ich noch, aber wie gesagt, ich brauche Hilfestellung. Ich habe eine Urinflasche und mit dem Stuhlgang zum Beispiel, meine Freundin, meine Freunde oder wer gerade da ist, meine Mutter, meine Eltern, die müssen das dann machen. Also meine Wohnung ist auch komplett umgebaut für mich. Du wohnst alleine oder mit deiner Freundin zusammen? Ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Mit der Freundin zusammen? Ja. Nun ist das eine ganz tolle Sache mit deiner Freundin, was du gerade erzählt hast. Ja. Gibt es denn nicht dennoch sehr viele Spannungen und Probleme, die resultieren jetzt aus deiner neuen Situation? Wie soll ich das erklären? Gut, das gibt's schon. Mhm. Mein Gott, wir waren lebenslustig und so, und das bin ich auch jetzt gerade am Aufbauen. Mhm. Wir haben Sachen unternommen, es gibt Sachen, die kann ich eben nicht mehr machen, wie schwimmen und. Ja, das ganze Leben ist ja vollkommen umgekrempelt jetzt. Leben ist kaputt, natürlich. So, und was der Autofahrer da bekommen hat, die Strafe, das war nichts. Nämlich? Der bezahlt 200.000 Mark, muss der Schmerzensgeld bezahlen an mich. Mhm. So, hat so viel wie ich gehört habe, den Führerschein entzogen bekommen, für immer. Mhm. Ja, und eine Strafe ans Gericht noch zahlen muss. Mhm. Hat er sich bei dir irgendwann mal gemeldet, entschuldigt? Der hat sich schon bei mir gemeldet. Der ist auch im Krankenhaus gewesen, nur da lag ich im Koma. Das habe ich nicht mitbekommen, aber er war im Krankenhaus bei mir. Hast du den später dann mal gesehen? Nee, nicht. Hat er dir mal einen Brief geschrieben oder dich angerufen? Er hat angerufen. Und wolltest du mit ihm reden? Erst nicht, ich habe meine Freundin reden lassen und so, aber... okay, ist jetzt nicht mein bester Freund geworden, um Gottes Willen. Mhm. Ich werde auch, ich kannte den ja gar nicht, aber mein Gott, ich hab gesagt, okay, ich muss damit leben, du musst damit leben, sag ich. Und also du hast dann doch mit ihm geredet? Ja. Erst die Freundin und dann du? Ja, klar. Mhm. Würdest du so weit gehen, dass du sagst, ich kann dem vergeben? Also vergeben, ich weiß es, also ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube nicht. Weil die Straße, die war komplett frei. Mhm. Da war nichts, da war kein Hindernis, da war gar nichts. Mhm. Ja, er ist absolut ganz eindeutig schuld. Ne? Ja, er war schuld. Ja, ja. Wie denkst du dir jetzt so die Zukunft? Einmal bezogen die Frage auf die Beziehung, auf deine Freundin. Meinst du, dass du dieses Modell, wie du es gerade beschrieben hast, dass du deiner Freundin grünes Licht gibst zum Fremdgehen, wenn sie sexuelle Bedürfnisse hat, meinst du, dass ihr das durchhalten werdet? Also ich habe es bis jetzt sehr gut durchgehalten und ich habe ja gesagt, sie soll es machen. Ich habe ja auch gesagt, such dir eine andere Beziehung, such dir jemanden, wo du was Richtiges mit aufbauen kannst. Mhm. Wir hatten auch für irgendwann mal Pläne, Kinder zu bekommen, das kann ich nicht mehr. Mhm. Aber sie scheint dich sehr zu lieben und ihr scheint euch sehr zu lieben. Ne? Ja, das tun wir. Das stimmt. Habt ihr denn, wenn es auch nicht so im klassischen Sinne richtig funktioniert, dennoch eine erotische Ebene, die ihr so ein bisschen leben könnt? Ja, doch. Das praktiziert ihr schon, dass man kann sich streicheln und... Ja, sie probiert auch mich irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, anzumachen, wenn sie für mich strippt und sowas alles. Mhm. So, naja, gut. Ich finde das schon... Aber es ist schon sehr toll, wie sehr sie sich um dich bemüht und wie sehr ihr zusammen an dem Schicksal arbeitet dann. Ja. Das ist schon ganz toll. Ja. Also, und es gibt so eine leise Hoffnung, hast du gerade gesagt, dass sich, zumindest was die Potenz anbelangt, dass sich das nochmal reguliert ins Normale. So 20-30%, aber die 100%ige Potenz wird nie kommen. Immerhin, so ein bisschen könnte sich wieder entwickeln. Ja. Was die andere Krankheit anbelangt oder den Unfallschaden, der ist irreparabel. Ja, genau. Ja. Das ist irreparabel. Ja. Ja, und naja, ich bin froh, dass ich meine Freunde habe. Also ich habe ein paar beste Freunde, den Sascha, die Lucy, den Tobias und die Manja. Mhm. Also ich bin froh, dass sie bei mir sind. Ja, und meine Freundin, wie gesagt. Also 13.01.99, das ist ultimativ dein Tag X, ne? Für dein Leben. Der Höllentag in meinem Leben. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass ihr weiterhin mit der Beziehung so gut vorankommt und dass ihr zusammen bleibt. Ich danke dir. Und vielleicht auch, dass sich beruflich was tut, dass du vielleicht im EDV-Bereich oder in einem anderen Bereich, der dir Spaß macht, Fuß fassen kannst. Ja, ich danke dir. Und noch ein Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, Marco. Sehr gut, finde ich. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt der Tag X. Was war bisher in eurem Leben der bedeutendste Tag? Im negativen wie im positiven Sinne. Vielleicht habt ihr irgendwann 6 richtig im Lotto gehabt und seitdem halt Millionäre und alle finanziellen Sorgen los. Oder vielleicht gab es einen sehr traurigen Anlass, wie wir es gerade gehört haben. Oder liegt vielleicht der Tag X noch vor euch, dass ihr sagt, mein Gott, in 2-3 Monaten muss ich dieses tun, steht mir das bevor und das ist eigentlich mein Tag X und ich habe große Angst oder vielleicht auch große Hoffnung in diesen Tag und das bevorstehende Ereignis. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ralf begrüße ich herzlich. Ralf ist 42 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ralf. Dein Tag X? War am 3. Oktober 2000. 3. Oktober 2000. Was ist da passiert? Da habe ich meine eigene Frau mit dem LKW überfahren. Ja. Aufgrund widriger Umstände. Du hast deine eigene Frau mit deinem LKW, den du gefahren hast, überfahren. Richtig. Wie ist das passiert? Ja. Wie soll ich es sagen? War das ein Unfall? Ja. Wie ist dieser Unfall? Wie ist es zu diesem Unfall gekommen, Ralf? Es ist so dazu gekommen, dass wir waren beim Umziehen und ich hatte den LKW mit von der Firma. Mhm. Wir haben den Umzug gemacht und das Umzug ist immer so eine Sache mit hin und her und Hü und Hot oder wie man das auch sagen will. Mhm. Ich musste den anderen Tag wieder zur Arbeit und wir hatten alles irgendwo so weit, wie es auch ging, erledigt. Und dann habe ich gesagt, so, wir gehen jetzt, Quatsch. Ich musste zur Arbeit, ich gehe los, hatte auch wesentlich wenig geschlafen und so weiter. Du wolltest mit diesem Lastwagen zur Arbeit fahren. Richtig. Ja. Und deine Frau ist dann mit rausgekommen? Ja, meine Stieftochter auch. Und sie wollte noch irgendwas von mir, was auch immer, keine Ahnung. Ist auch nicht mehr nachvollziehbar. Du bist dann losgefahren mit dem Lastwagen? Richtig. Und wo befand sich in dem Moment deine Frau, als du losgefahren bist? Im toten Winkel des Lastwagens, was ich nicht habe sehen können und nichts und gar nichts. Mhm. Das ist auch laut dieser ganzen Gutachten festgestellt worden und belegt worden. Ich habe sie dann überrollt mit dem Vorderreifen. Das ist laut der Gutachten auch bestätigt worden. Anschließend habe ich sie noch 9 Meter mitgeschleift. Dann ist sie von Hinterrädern überrollt worden und war dann auch sofort tot und hat in der Gosse gelegen. Mhm. Meine Stiefmutter hat das alles mitbekommen. Und wenn die nicht so genau, so grell geschrien hätte, hätte ich auch gar nicht erst angehalten, wäre ich gleich weitergefahren. Du hast es gar nicht großartig bemerkt. Aber es, wenn man irgendwas überfährt, das, dann spürt man doch als Autofahrer so einen Widerstand. Hast du gedacht, da ist irgendwie vielleicht ein Hubbel auf der Straße oder sowas? Ich bin von einem Parkplatz, das gegenüber war die Firma, das Kaufhaus Lidl. Mhm. Und wenn man über eine Bordkante fährt, auch wenn die abgesenkt ist, ein luftgefedertes Auto hat, das merkt man einfach. Verstehe, du dachtest, da wär einfach was an, in der Straße oder hast du eine Bordkante? Nein, das registriert man einfach nicht. Mhm. Da denkt man noch gar nicht dran. Sag mal, Ralf, ich habe das nicht so ganz richtig verstanden am Anfang. Du sagst, sie hat im toten Winkel gestanden. Auf der rechten Seite oder auf deiner Seite, auf der Fahrerseite? Na, auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Aber dann muss sie ja irgendwie auch hingefallen sein, ne? dass sie überhaupt... Laut dem Gutachten ist sie auch hingefallen, aber... Also weil sie vielleicht so nah an dem Auto stand, dass sie durch das Anfahren hingefallen ist... Und dann erstmal unter die Räder gekommen ist. Ja, kann sein, ist aber nicht mehr nachvollziehbar. Hm. So, dann hat deine Stieftochter, wie alt war die damals? 14. Die hat so sehr geschrien. Und dann hast du angehalten nach einer gewissen Zeit, nachdem du deine Frau... Nee, nachdem ich um die Ecke, also auf die Hauptstraße gefahren bin, daraufhin hat sie so geschrien und... Hm. Ja. Und da hattest du deine Frau schon zweimal überfahren, quasi mit den Vorderrädern und mit den Hinterrädern. Richtig. Dann bist du ausgestiegen. Und bin ins Auto gelaufen, beziehungsweise um den LKW rumgelaufen und habe gedacht, da muss ja irgendwas sein. Ja. Und das. Was für ein Anblick hat sich dir dargeboten? Sie hat in der Gosse gelegen, wirklich im Rindschein gelegen und war. Also ein anderer Hintergrund hätte man sich denken können, die ist jetzt auf dem Rasen und sonnt sich. Hm. Ohne irgendwelche körperlichen Defekte oder so. Ohne sichtbare Verletzungen. Richtig. War sie mit dem Gesicht, das habe ich gar nicht verstanden, mit dem Gesicht zur Straße oder mit dem Gesicht nach oben gelegen? Nach oben. Hm. Und das Gesicht war auch unverletzt geblieben. Richtig. Hm. Da hast du sie gesehen, da hast du gemerkt, was für eine Katastrophe passiert ist. Dann habe ich mich hingekniet und habe den Kopf in der Hand genommen. Hm. Und haben nur gesagt, mach die Augen wieder auf und mach und tu und... Ja. Aber sie hat die Augen nicht aufgemacht. Nee, konnte sie auch nicht mehr. Hm. Was ist denn weiter? Anwohner... Also die daneben wohnen, das ist eine Gärtnerei, die haben die Polizei angerufen und so weiter. In dem Moment warst du doch wahrscheinlich gar nicht mehr bei Sinnen. Du standst doch wahrscheinlich vollkommen unter Schock. Ne? Schock ist vielleicht ein bisschen gelinde ausgedrückt. Das ist gelinde. Es gibt kein stärkeres Wort dafür. Deswegen sage ich auch nichts anderes. Ja, ich war da irgendwo so... Ich habe immer nur gedacht, mach doch einfach nur die Augen wieder auf. Hast du das noch in Erinnerung, als dann der Krankenwagen kam und als deine Frau dann abtransportiert wurde? Oder hast du da keine Erinnerung? In Erinnerung habe ich eigentlich nur, dass... es kam ein Krankenwagen und auch Polizei und so weiter, was da immer so alles so daraus resultiert. Ja. So, und dann gab es da... beziehungsweise zwei so Krankenpfleger, die haben mich dann zum Polizeiwagen geführt. aber auch nicht ohne so ganz, naja, die mussten schon so ein bisschen Gewalt anwenden und so weiter. Mhm. Ich habe da auf der Straße gekniet. Mhm. Und dass es dann wirklich so ist und so weiter, das habe ich dann nur mitgekriegt, dass wo diese weiße Tuch darüber gedeckt wurde und fertig. Mhm. Das hast du noch gesehen, dass die... Ja, das habe ich noch gesehen. Eine Decke, eine Plane über sie gelegt wurde. Ja, richtig. Ja. Was hat deine Stieftochter während dieser Zeit gemacht? Wie hat sie sich... Weiß ich nicht, das war... Keine Ahnung, das weiß ich nicht, weil das ist irgendwie so, ja, untergegangen, in diesem ganzen Stress. Wie sind dann die darauffolgenden Tage für dich abgelaufen? Konntest du überhaupt... Die darauffolgenden Tage sind da so abgelaufen, dass erstmal wurde die eingesperrt für eine Nacht. Weil man vermutete, dass du das extra gemacht hast? Nein, weil vermutet wurde, dass ich suizidgefährdet bin oder sonst irgendwas. Ach so. Und irgend so ein blöder Polizist hat irgendwann ist irgendwie auf diesen Gedanken gekommen, ja, wir könnten jemand die Eltern anrufen und bla bla bla. Hm. Ne? Die Eltern von deiner Frau? Meine Eltern. Deine Eltern, ja. Hm. Und die auch darauf folgenden Tage sind so gewesen, dass ich versucht habe, irgendwo alles auch richtig mal so geistig auf den Schirm zu kriegen und das so einzuordnen und so weiter und so fort. Aber und dann kam, ja, dann kam irgendwo dieses, na ja, gut, es gibt, ja, wie soll man das sagen, Beerdigung und Tod hin und her. Ich kann mir vorstellen, dass man das überhaupt nicht einordnen kann. Nee, das kann ich auch nicht anhaben. Das kann ich auch heute noch nicht. Ich wollte gerade sagen, das kannst du bis heute nicht. Das ist ja so ein ungeheures Unglück, dass es ja bald gar keine Steigerung mehr gibt. Hat man dich denn, was ich gerade gesagt habe, auch noch eine Weile irgendwie befragt oder verdächtigt, dass du das extra gemacht hast? Ja, hat man. Aber ich glaube, das ist auch Routine dann bei solchen, nach solchen Unfällen, nach solchen Unglücken. Ja, es ist Routine, aber das ist immer der Pflicht der Beamten und so weiter und so weiter. Aber das ist für den Betroffenen, sprich für dich, zusätzlich, glaube ich, sehr schlimm gewesen und schmerzlich, ne? Ja. Dann kam dieser Tag, wo es dann irgendwann hieß, dann Beerdigung. Und dann kam bei mir, es wäre nicht gut, wenn du da hinkommst, wir möchten nicht und hin und her. Wer hat das gesagt, es wäre nicht gut, wenn du da hinkommst? Meine Schwiegereltern. Nehmen die Schwiegereltern dir das übel? Geben die dir die Schuld, dass du das bewusst hast? Meine Schwiegereltern bin ich immer noch der Mörder ihrer Tochter. Also du wirst von allen Seiten doppelt gestraft, ne? Richtig. Das heißt, ich habe einen Tag vor der Beerdigung mit dem Pastor und dem Beerdigungsunternehmer ein Abkommen getroffen. Was heißt, das habe ich gar nicht gemacht, das hat meine Mutter gemacht. Dass er hinkommen kann und auch Abschied nehmen kann und fertig. Da habe ich mich mal gefühlt, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ich habe nach dieser Sicht, gut, es kommt jetzt alles irgendwann nach und nach und nach. So, dann gab es eine Gerichtsverhandlung, mich haben sie verdonnert und so weiter. Die haben dich verdonnert? Ja. Mit welcher Begründung? Wie lautete die Beschuldigung? Fahrlässige Tötung. Fahrlässige Tötung. Und du fühlst dich vollkommen unschuldig? Bin ich auch. Ja. 14 Monate ohne Bewährung. Das ist ein Brett, das... 14 Monate, das heißt, das hast du jetzt alles hinter dir schon. Ja gut, ich habe 7 Monate rum, ich bin am 14. Februar entlassen worden, nach der Hälfte. Und, Hast du während dieser Zeit an Selbsttötung gedacht? Nein, nicht einmal. Aber du sitzt im Gefängnis. Du weißt, dass du... Nein, ich jetzt nicht mehr. Na, ich wollte fragen, wie man das erträgt. Du sitzt, es ist so was Schlimmes passiert. Dann sitzt du im Gefängnis für dein Empfinden vollkommen unschuldig im Gefängnis. Die Schwiegereltern bezeichnen dich als den Mörder ihrer Tochter. Wie hält ein Mensch sowas aus? Tja, wie soll man das erklären? Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Entweder man ist so labil und nimmt sich alles zu Herzen, oder man sagt sich immer, es geht irgendwo weiter und es muss weitergehen, eng und fertig. Egal, was passiert ist, egal, wie schlimm das ist und so. Und das Letztere, das ist so dein Grundsatz jetzt und deine Devise, dass es irgendwie weitergehen muss. Ja, muss es doch auch. Ja, natürlich, natürlich. Wie man das macht und wie man das handhabt oder wie auch immer der Weg dahin ist, das ist ja jetzt eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz andere Sache. Wie ist dein Verhältnis zu der Stieftochter heute? Ich habe das letzte Mal gesehen, am 21.05. letzten Jahres bei der Gerichtsverhandlung. Da gibt es kein Verhältnis mehr. Also. Nein, das wird von allen Seiten abgeblockt und Also dieser 3.10.2000 war wirklich der gravierendste Tag deines Lebens, ne? Und sowas möchte ich wirklich nicht noch einmal erleben. Das glaube ich. Du hast gerade gesagt, was natürlich verständlich ist, dass du damals das nicht begriffen hast und es heute letztendlich auch nicht begreifen kannst und das nicht verarbeiten kannst. Das werde ich wohl nie begreifen. Darf ich dir noch ein Gespräch anbieten, in aller Ruhe, Ralf, mit meiner Psychologin? Ja, das ist sicher nicht verkehrt. Das glaube ich auch. Weil du verstehst, wir können nicht so ganz lange hier in der Sendung miteinander reden. Ja, richtig. Und ich habe eine kompetente Frau im Hintergrund, die Anna, mit der kannst du so lange reden, wie du möchtest. Ja. Ich spreche dir mein größtes Mitgefühl aus. Und bin ganz, ganz, ganz fassungslos, stehe ich vor dem Unglück, was du gerade geschildert hast. Muss ich dazu sagen, da ist mir nicht unbedingt viel mitgeholfen. Das weiß ich. Und ich bin auch, ist mir völlig klar, man ist als Zuhörer auch hilflos, was man sagen soll, wenn man sowas... Nein, das gar nicht mal so unbedingt, aber es gibt da Menschen in meinem Leben, der hat diesen Dreh und kriegt das auf die Reihe. Aber ich möchte das nicht mehr so unbedingt. So, jetzt brechen wir es mal ab hier, in aller Öffentlichkeit. Du legst bitte auf. Das habe ich besser. Und die Anna ruft dich an. Ja. Und ich verabschiede mich ganz herzlich von dir. Auf Wiederhören, Ralf. Ich danke. Auf Wiederhören. Wir haben 1.28 Uhr und wir machen eine kleine Pause jetzt. Nur 28, 50 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen, mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute heißt unser Thema heute Nacht der Tag X. Was war bisher in eurem Leben der Tag X, der entscheidendste Tag, im Positiven wie im Negativen? Oder habt ihr vielleicht den Tag X noch vor euch? Ihr sagt, das ist der Tag X, was ich da vielleicht in 2-3 Monaten erleben kann oder leben muss. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt bin ich verbunden mit Horst und Horst ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Horst. Hallo. Was war für dich der Tag X, sofern du von der Vergangenheit reden möchtest? Ja, der Tag X hat gestern Abend um 19 Uhr. Das heißt, vor ein paar Stunden Ich bin Lokführer. Ja. Und ich habe heute eine junge Frau umgefahren. Wo ist das genau passiert? In Paderborn. Ich muss einen Zug nach Paderborn bringen, wenn ich Nachtschicht habe. Und dann zwischen dem Bahnhof Paderborn Nord und Hauptbahnhof, das ist eine leichte Rechtskurve. Und da stand die im Gleis, wie ich da weggegangen. Sie stand am Gleis und ist nicht zur Seite gegangen? Ich stand im Gleis und guckte mich an. War es eine Frau, die sich selbst töten wollte? Oder war es ein Unfall? Habe ich nachher gehört. Sie soll aus irgendeiner Psychiatrie wieder weggelaufen sein oder was. Also du meinst, es ist ein Unfall gewesen? Oder dass sie es vorsätzlich gemacht hat? Sie stand mitten im Gleis. Sie hat mich angeguckt. Das war reiner Vorsatz. Sie hat auf mich gewartet. Beziehungsweise auf den Zug gewartet. Du hast sie gesehen. Wie viele Meter warst du da von ihr entfernt? 15, 20 Meter. Da hat man keine Chance, den Zug zum Stehen zu bekommen. Das sind 150 Tonnen. Ich bin, was weiß ich, 200 Meter weiter gerutscht. Gott im Himmel, in dem Moment, wo du diese Frau gesehen hast, da hast du alles gebremst, was man bremsen kann? Ja, man hat auch eine Zwangsbremse, kann man einladen, beziehungsweise Schnellbremsung. Und dann werden alle Bremsen mit allen Wagen sofort mit voller Kraft angelegt, aber... Das heißt aber, du hast mit deinen eigenen Augen gesehen, wie du die Frau überfahren hast? Ja. Warst du alleine in dem Zug, auf der Lok? Ja. Es waren noch keine Passagiere hinten drin? Nee, es war ein Güterzug. Güterzug, Was ist dann passiert danach? Ja, danach... Ich habe dann den zurückliegenden Bahnhof angerufen, der Fahrdienstleiter, und der hat dann alles mit Feuerwehr und Polizei und so verständigt. Bist du in der Lok sitzen geblieben oder bist du ausgestiegen? Ich bin in der Lok sitzen geblieben. Weil völlig klar ist, dass man da nichts mehr helfen kann, wenn so etwas passiert. Da kann man nichts mehr machen. Wie lange dauert es dann, ehe dann Polizei, Feuerwehr, Hilfskräfte kamen? Weiß ich nicht, ich habe da kein Zeitgefühl. Das neue, das verstehe ich, ja. Unendliche Minuten vergehen dann wahrscheinlich, wenn man dann alleine in diesem Führerhaus sitzt und das ist gerade passiert. Ja, aber weiß ich nicht, jetzt ist es viel schlimmer. Ich sitze jetzt hier und ich habe das immer wieder vor Augen, wie die Frau da steht. Das ist dir zum ersten Mal passiert, sowas? Ja. Werdet ihr eigentlich als das Lokführer auf solche Extremsituationen auch vorbereitet und geschult, dass das passieren kann? Nee, geholfen wird immer erst, wenn was passiert ist. Ist dir heute Abend von der Bahn geholfen worden? Ja, war halt von der Bahn. Da war ein Seelsorger von der Polizei da oder was. Aber komischerweise hatte ich mich da einigermaßen im Griff. Und jetzt, wo ich jetzt hier alleine sitze, da... Weiß ich nicht, jetzt kommt das alle hoch. Du lebst auch alleine, du bist nicht verheiratet. Doch, ich bin verheiratet, meine Frau liegt im Bett. Das Kind schläft auch. Ja. Du hast das deiner Frau erzählt oder schliefst du, als du nach Hause gekommen bist? Nee, ich habe ihr das erzählt, aber... Aber jetzt bist du eben ganz alleine und sie schläft und... Ja. Alles kommt dann hoch. Ja. Wie lange hast du dich dann noch an der Unfallstelle aufgehalten? Oder durftest du dann nach Hause gehen und jemand anders hat den Zug weitergefahren? Ja, ich musste halt warten, bis der Chef mit dem anderen Lokführer da war. Ich weiß nicht, ich habe mich auch vorgeguckt, ich war irgendwie um 10 Uhr wieder zu Hause oder so. Du hast diese tote Frau aber nicht gesehen dann mehr? Nee, da bin ich nicht hingegangen. Gibt es, obwohl es ja völlig unbegründet ist, aber wenn einem sowas widerfährt, hat man ja die verrücktesten Gefühle und die tiefsten Gefühle auch. Hast du irgendwie den Eindruck, du bist schuld daran? Nein, schuld, weiß ich nicht. Ich kann mir keine Schuld geben. Bin ich zu schnell gefahren? Ich bin, ja, vorschriftsmäßig gefahren, alles, aber weiß ich nicht. Irgendwo habe ich doch ein Leben ausgelöscht. Ich wundere sehr, dass dass man euch nicht auf solche Sachen vorbereitet, weil als Lokführer kann das ja jeden Tag passieren, jede Arbeitsstunde kann das ja passieren. Ja, aber will man auch jemanden darauf vorbereiten? Dann weiß ich nicht, in so einer Situation glaube ich nicht, dass man da unbedingt darauf vorbereiten kann. Hast du jetzt erstmal ein paar Tage frei oder wie ist das geregelt? Ja, eigentlich ist das so geregelt, dass ich morgen da anrufe und denen sage, ob ich fahren kann oder nicht. Mhm. Wirst du fahren wollen, morgen schon? Glaube ich nicht, wenn ich überhaupt nochmal fahre. Das wäre meine nächste Frage gewesen, sofern du da jetzt auch überhaupt eine Auskunft drüber geben kannst, eine Aussage machen kannst. Kannst du dir vorstellen, wieder auf eine Lok zu gehen? Im Grunde, ich sag mal so, ich habe auf einer Autounfälle mitgemacht und war da auch nicht schuld dran und fahre trotzdem Auto. Mhm. Aber jetzt hier so zu sitzen und immer wieder diese Frau vor Augen zu haben, das ist, weiß ich nicht, wie kann sich ein Mensch da vorstellen und ja, aber wenn du sagst, dass sie aus einer psychiatrischen Anstalt ausgebrochen ist oder weggelaufen ist. Ja, aber nichtsdestotrotz irgendwo. Aber es gibt ja selbst Fälle, wo Menschen eben nicht aus einer psychiatrischen Anstalt kommen und sich vor dem Zug werfen, weil sie lebensmüde sind, weil sie nicht mehr leben wollen. Was ich immer sehr schlimm finde, weil man reißt immer noch, jetzt in deinem Beispiel sieht man das ja auch, einen anderen Menschen mit rein und belastet den. Ja, und zumal als Lokführer, man kann wirklich nichts machen, gar nichts. Man zieht die Bremse durch und eigentlich stünde der wartet auf, was passiert. Mhm. Es war vielleicht eine schwerkranke, seelisch sehr schwerkranke Frau. Wenn sie nicht seelisch sehr schwerkrank gewesen wäre, könntest du ja fast auch ein bisschen Wut auf sie haben, dass sie dir das angetan hat. Ja, was heißt Wut haben? Ich sag mal so, man steckt ja in so einem Menschen auch nicht drin oder so. Und jeder hat irgendwo seine Phasen, wo er irgendwo nachdenkt sich, was weiß ich, irgendwie einen Blödsinn zu machen. Und wenn es Suizid ist oder so, aber ich weiß es nicht, irgendwo, ich weiß nicht, ob ich dieses Bild nochmal loswerde. Wie lange bist du eigentlich in dem Beruf des Lokführers schon? Ja, ich sag mal so, ich bin seit 10, 11 Jahren bin ich jetzt bei der Bahn. Beziehungsweise in Eisenbahnbetrieb. Und Loks fahren tue ich seit 4 Jahren. Sechs Jahre. Ich glaube, das ist ja sehr leicht gesagt von mir und dem das nun nicht gerade passiert ist, was dir passiert ist. Ich glaube, dass es sehr gut wäre, wenn du natürlich nicht morgen, aber nach ein paar Tagen doch wieder auf deine Lok gehen würdest und deinen Beruf weiter ausüben würdest. Ja, da haben wir jetzt so noch eigentlich noch keine Gedanken drüber. Nee, ist auch noch was früh. Ist auch völlig richtig. Das ist jetzt einfach nur, ich sitze hier, mir geht das schnell durch den Kopf, ich weiß nicht, wie ich mich ablenken oder beschäftigen soll. Genau. Und an Schlaf ist nicht zu denken im Moment. Absolut nicht. Absolut nicht. Pass mal auf, Horst, wir machen das jetzt auch so, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Ja. Ne? Du musst, ich glaube, es ist super wichtig für dich, dass du einfach einen Gesprächspartner hast und dass du redest. Du kannst mit meiner Psychologin auch nicht die ganze Nacht reden, aber sie wird dir gleich noch ein paar Adressen geben, an wen du dich auch heute Nacht noch wenden kannst. Ja. Dass du nicht alleine bist, dass man sich das einfach in der Seele auch redet. Und morgen ist ein neuer Tag und wir werden dir auch noch ein paar Anlaufadressen geben, an wen du dich wendest für die Nachbetreuung jetzt die nächsten Tage und Wochen. Ja, sowas wäre nicht schlecht. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an, das heißt, die Anna ruft dich an. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Ja, und besten Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Jenny und Jenny ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Jenny, wir haben ja super schwere Fälle jetzt gerade gehört. Ja, meins ist auch nicht viel besser. Erzähl mal. Mein Tag X steht vor mir. Der steht vor dir? Oh ja. Wann genau, weiß ich nicht. Ich schätze mal, in den nächsten 6 Wochen wird es soweit sein. Es geht um eine Gerichtsverhandlung gegen meinen Stiefvater. Mhm. Und zwar bin ich da das Opfer mit meiner Stiefschwester. Es geht um sexuelle Vergewaltigung. Mhm. Und es hat sich vor sehr langer Zeit abgespielt. Also ich war so zwischen 6 und ich weiß die Zeit halt nicht mehr genau. Ich bin total ausgelaugt von der Kripo. Mhm. Der Missbrauch ging bis ich 16 war. 10 Jahre, von 6 bis 16 ungefähr. Ja. Ja, ungefähr so. Hat sich dieser Stiefvater zu sexuellen Handlungen gezwungen? Gezwungen, das war er eben, dass er hat sich sein Vertrauen erschlichen, sage ich jetzt mal. Ganz derb ausgedrückt. Erschlichen, richtig hinterhältig. So. Was heißt das genau, erschlichen und hinterhältig? Also ganz normal, meine Mutter hat ihn kennengelernt und sie hat ihm gesagt, sie hätte eine kleine Tochter. Mhm. Ja, und dann brachte er mal zum Frühstück weiße Mäuse mit so Gummitierchen. Ja, und hat mit mir Sachen unternommen, Konzerte, also Volksfeste. Und da warst du nur ganz klein, ne? Ja. Ja, und Geld war kein Problem, also er war... Und du fandst ihn wahrscheinlich gleich ganz super nett und... Natürlich, ja klar. Onkel. Und da habe ihn eigentlich auch als Vater gesehen, weil meine Eltern sich früh getrennt hatten. Ja, er hat halt viel Sachen mit mir gemacht und halt auch viel beigebracht, mit Geld umzugehen und so auch, ne? Und der Preis war halt mein Körper. Aber dann gab es das böse Erwachen, sofern man... das so sagen kann, bei einem sechsjährigen Mädchen. Irgendwann hat er dich dann, als du sechs Jahre alt warst, zum ersten Mal in diese Welt reingezogen, gezwungen zur Sexualität. Was musstest du damals als kleines Kind mit diesem Mann machen? Also er hat sich ganz geschickt angestellt. Er hat also ganz harmlos erst so gekrault und getobt und geschmust im Bett. Das, was ein Vater eigentlich mit seiner Tochter auch so macht, ne? Und dann irgendwann kam mal die Frage, ob ich wissen möchte, was er mit meiner Mutter so im Bett nachts macht. Und man ist halt klein und ist neugierig, sage ich jetzt mal. Ja, und dann hat er halt mal die Hand zwischen die Beine gelegt. Und so ging das dann Tag für Tag, Monat für Monat immer mehr. Also ganz, ganz perfide hat er sich so an dich rangeschlichen. Ne? Ja. Er hat es gar nicht gewalttätig gemacht, also offensichtlich gewalttätig, sondern so hinterrücks. Ne? Ja, so ganz, ganz lieb eigentlich. Ne? Also endete das denn damit, dass als du dann ein paar Jahre älter warst, dass du richtig mit ihm schlafen musstest? Ja. Das heißt, er hat seinen Penis in dich eingeführt? Ja, das erste Mal, da war ich 9. Wie hast du das da empfunden, 9 Jahre, und als er das dann gemacht hat? Ja, weil das verdammt peinlich irgendwo, weil seine leibliche Tochter, er hat noch 3 weitere Kinder. Die mittlere, mit der habe ich mich sehr gut verstanden, das war meine beste Freundin, also nur gesagt auch Stiefschwester irgendwo, ne? Die war an diesem besagten Tag dabei, hat es auch mitgesehen und sie wurde auch angefasst von ihm. Und da lief das genauso ab wie bei mir, also auch ganz hinterhältig. Wie alt war die damals? 2 Jahre älter. 2 Jahre als ich. Ja. Ja, und da ging es dann halt mal richtig zur Sache. Und er hatte mich dann am Bett so festgehalten, so ein bisschen Darstellung. Und ist dann in mich eingedrungen. Und ich habe dann geschrien, er soll aufhören, dass es wehtun würde. Und dann sagte er, warte, es wird gleich richtig schön für dich. Aber das war es dann halt nicht. Und das in Anwesenheit der anderen Tochter auch noch? Ja. Und du hast dann auch noch zusehen müssen, wie er es mit der anderen Tochter auch gemacht hat? Nee, also er hat mit ihr nie Geschlechtsverkehr gehabt, soweit ich das jetzt gesehen habe oder so. Aber das war schon ein ziemlich derber Einschlag bei mir irgendwo. Hast du denn das dann nicht dann angefangen, irgendwann deiner Mama zu erzählen? Oh Gott, nee. Das ging nicht? Nein. Ich habe mit meiner Mutter auch nie so über meine Jungs geredet oder so. Also wenn wo ich dann so 16, 17 wurde, da habe ich einen festen Freund gehabt. Du hattest nach all diesen grauenhaften Erlebnissen noch Lust auf einen Freund? Ging das? Ja, nach so 10 Jahren, also wo ich 16 war, habe ich dann meinen ersten richtigen Freund gehabt. Und da hat es auch also mindestens 2 Jahre gedauert, bis wir dann miteinander so richtig intim wurden. Ja, und aber dann dem habe ich das dann auch erzählt und er hat es mir dann halt nicht so ganz glauben wollen. Ne? So, jetzt ging diese Tortur für dich bis zu deinem 16. Lebensjahr. Da ist man ja in der Regel heutzutage schon so gut wie ausgewachsen. Ja. Er hat ein richtig sexuelles Verhältnis dann auch mit seiner ausgewachsenen Stieftochter gehabt. Ja. Du hast richtig mit ihm Sex haben müssen. Wie hat er Druck auf dich ausgeübt? Hatte er nicht Sorge, dass du doch irgendwann da mal was sagst? Er hatte mich ja gekauft irgendwo, ne? Also er hat, wie gesagt, also wenn ich auch Geld gebraucht habe oder so, ich hätte da immer anrufen können, ne? Was meinst du genau mit, er hat mich gekauft? Sagen wir es mal so, also wenn ich Geld gebraucht habe, egal was für eine Summe, ja, ob es jetzt 1000 Mark waren, ob ich nach Mallorca fliegen wollte oder so, er war, hatte immer Geld für mich. Ja, egal. Das heißt, du hast das auch in Anspruch genommen? Nach einer gewissen Zeit natürlich nicht mehr, wo ich dann so, also mit 16 dann, da habe ich dann gemerkt, Moment mal, was hat er eigentlich mit mir gemacht? Mhm. Aber so als Jugendliche war das so, dass er dir auch sehr viel Sachen gekauft hat. Wenn du sagst, ich wollte das, ich will das, und dann hat er es dir gekauft und das war so quasi der Deal zwischen euch, dafür hältst du den Mund aber auch. Genau, ja. Mhm. Und das hat er hinterher noch weitergemacht, als ihr auch gar keinen Sex mehr hattet. Hat er dir auch noch Geld zugeschoben, immer. Damit du weiter schweigst? Ob es jetzt Klamotten, Schmuck, teure Sachen, Essen gehen in den besten Lokals, das war gar kein Problem für ihn. Wie kam es denn, dass das dann mit 16 Jahren Schluss war, dass er dich dann nicht weiter misshandelt und sexuell missbraucht hat? Ich habe zu ihm gesagt, ich will das alles nicht mehr. Das wird mir zu viel. Und das hat er dann auch akzeptiert? Ja, das hat er vollkommen akzeptiert. Nun bist du heute 21 Jahre alt. Wann hast du dein Schweigen gebrochen? Ja, ich habe geheiratet in der Zwischenzeit, aber jetzt halt einen ganz anderen Mann. Und wir kamen so auf das Thema Kinder und ja, klar, logisch. Ne? Und und im vierten Monat habe ich erfahren, es wird ein Mädchen. Mhm. Und da war bei mir alles vorbei. Ich habe mir immer einen Jungen gewünscht, weil das nicht so schlimm ist, nur mit dem Aufpassen und so. Mhm. Ja, und dann wurde es ein Mädchen und da habe ich gesagt, das will ich nicht mehr und ich kann das nicht. Es wird mir zu viel, ich will nicht so eine schlechte Mutter werden und so. Mhm. Und dann hat mein Mann halt weiter nachgeforscht und so. Und so kam das an den Tag? Ja, genau. Wirfst du deiner Mutter vor, dass sie eine schlechte Mutter war, weil sie das nicht bemerkt hat? Ja, eigentlich schon. Mhm. Das klingt zwar jetzt echt böse. Als das dann für dich hochkam alles und aufgebrochen ist, du hattest es vermutlich, so habe ich das jetzt gerade verstanden, nie jemandem erzählt. Niemandem damals. Nein, niemals. Ich habe das damals mit 16 meinem Freund erzählt und der hat gesagt, ich spinne doch. Und genau, dem hast du es ja kurz angedeutet. Genau, das hast du gerade auch berichtet. Das ist doch dann wahrscheinlich eine ganz, ganz große Aktion für eine junge Frau, diesen Schritt auch zur Polizei zu gehen. Das Problem ist es ja, ich bin nie zur Polizei gegangen. Wer ist denn gegangen? Meine Mutter dann. Und zwar war das so, Hochzeit, groß natürlich, mein Mann ist halber Italiener. Mhm. Und da ist es halt so, dass jeder von der Bekanntschaft, Verwandtschaft eingeladen wird. Mhm. Und meine Mutter dann, weil sie stand noch in Kontakt zu diesem Mann, und sie sagte, ja, er möchte auch eine Einladung. Mhm. Und dann, weil das Thema bei mir und meinem Mann gerade aktuell war, war ich total empört, nein, der kommt nicht, das will ich auf gar keinen Fall. Und da sagte sie, warum nicht? Und mein Mann dann, warum hast du es ihr nicht erzählt? Ich dachte, du hast es ihr erzählt. Ach, so hat sie es dann erfahren. Ja, so hat sie es erfahren. Wie hat sie denn darauf reagiert, als sie von dieser Unglaublichkeit dann gehört und erfahren hat? Jetzt halte ich fest. Das glaube ich dir nicht, hat sie gesagt. Und das nimmst du deiner Mutter sehr übel? Ja. Verständlicherweise. Ja. Aber jetzt ist alles in die Gänge gekommen, eine Gerichtsverhandlung ist avisiert und du sagst immer. Was hast du gesagt? Flüsterst du? Ja, sie steht bevor. Sie steht bevor. Ja. Mein Tag X. Und du hast Angst davor? Brutale Angst. Du hast Angst, ihn zu sehen. Du hast Angst, alles erzählen zu müssen. Ja. Du hast Angst vor dem Ausgang. Oh ja. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich. Echt, also. Ich habe auch jetzt wieder psychologische Beratung in Anspruch genommen und. Das wollte ich mal fragen, hast du denn jetzt, das fände ich sehr wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit davor, auch um dich so ein bisschen zu stabilisieren, nicht ein bisschen, sondern um dich zu stabilisieren, hast du einen Psychologen an deiner Seite? Ich hatte, also gerade wo ich zur Kripo so oft musste und so, ich musste ja ein Jahr auf die Gerichtsverhandlung warten, also es geht schon seit fast über einem Jahr jetzt, die ganzen Befragungen und alles, du musstest ja da 1000 Leute erzählen und jeder will genau den Tag, den Datum, das Datum wissen, das ist Wahnsinn. Und da brauchst du einfach jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Ne? Also ich kann mit meiner Mutter überhaupt nicht darüber reden. Und natürlich nicht, nachdem wie sie reagiert hat. Hast du diese Person immer noch, diesen Psychologen oder die Psychologin? Ja, Psychologin habe ich wieder, die habe ich wieder in Anspruch genommen. Ja. Jenny, du sagst, ungefähr 6 Wochen dauert das noch. Ich wünsche dir bis dahin jetzt erstmal wirklich alle Kraft dieser Welt, dass du das durchstehst und gut. Ja, es ist ja so gut, dass das alles in die Wege jetzt geleitet worden ist und dass dieser Mann hoffentlich eine sehr, sehr, sehr große Strafe bekommt, nachdem er angerichtet hat. Der Kripo-Beamte meinte 2 Jahre. So auf den ersten Durchgang. Du hast gerade ganz am Anfang unseres Gesprächs noch so eine Andeutung gemacht. Er hat auch noch andere Mädels sexuell missbraucht. Ja. In der Familie. Ja. Wie viele Mädchen wart ihr in der Familie? Also ich als Einzelkind in dem Fall und dann seine 2 Mädchen. Aber davon hat er eine, wie du gerade gesagt hast, nicht missbraucht, aber die andere. Ja. Mhm. Und die steht aber auch mit auf deiner Seite und ihr macht das zusammen. Ja. Ja, das ist ja auch das Problem ist, wir wohnen halt 600 Kilometer voneinander entfernt. Wie gesagt, ich wünsche dir jetzt für diese nächsten 6 Wochen wirklich alle Kraft der Welt, dass du das gut durchstehst. Ja. Und vielleicht sollten wir nochmal, ich finde das ja interessant, nochmal in 6, 8 Wochen telefonieren. Alles. Dann könntest du erzählen, wie die Verhandlung verlaufen ist und wie du dich da gefühlt hast. Ja, wir machen das so. Ich wir machen das so. Mein Redakteur wird dich gleich nochmal anrufen, dann könnt ihr das vereinbaren, dann musst du nicht hier anrufen, dann rufen wir dich nochmal an. Alles klar. Okay. Ja. Also toi, toi, toi und alles Gute. Klar, Domian, tschüss. Tschüss. Sascha, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sascha. Hallo. Der Tag X. Der Tag X. Ja, ist für mich der 11.05.93. 11.05.93. Richtig. Schon eine ganze Weile her. Ja, fast 10 Jahre. Mhm. Was ist da passiert? Da bin ich aus dem Gefängnis entlassen worden. Mhm. Ich habe ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen. Ja. Wegen versuchten Mordes. Mhm. Ein Jahr Untersuchungshaft? Wegen versuchten Mordes und dann bist du aus der Untersuchungshaft rausgekommen. Richtig. Und bist nicht nochmal inhaftiert worden. Nein, einmal verurteilt ist verurteilt. Mhm. Was war denn das für eine Tat, die dahinter steckte? Also ich habe mit einem Bekannten zusammen einen Obdachlosen misshandelt. Mhm. Habe ihn also schwer verletzt mit Tritten, Schlägen etc. Mhm. Und mein Bekannter hat halt zusätzlich noch auf ihn eingestochen. Der Mann ist aber Gott sei Dank nicht gestorben. Doch, ist er. Er ist gestorben. Nach der Verhandlung erst. Deswegen bin ich auch wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Er ist an den Folgen dieser Misshandlung gestorben. Richtig, ja. Nach der Verhandlung. Und dann, nach der Verhandlung. Und dann wurde das nicht nochmal neu aufgerollt? Nein, weil, wie gesagt, einmal verurteilt ist in Deutschland ja dann auch verurteilt. Mhm. Warum hat er das gemacht? Das weiß ich nicht. Also da gibt es auch eigentlich keinen Grund für oder so. Warst du oder wart ihr besoffen? Ja, 3,3 Promille. Das war auch der Grund, warum ich dann so milde davon gekommen bin mit einem Jahr. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nun wirklich sehr, sehr, sehr milde. Ne? Ja, ich habe dann noch eine Bewährungsstrafe gekriegt auf 3 Jahre. Und und bezahle halt noch für die nächsten 183 Jahre an den Folgen des Ganzen, was ich da verursacht habe. Was bezahlt? Was und an wen? Krankenhauskosten an die Krankenkasse, die Intensivstationskosten übernommen hat. Insgesamt 130.000 Mark. Mhm. Das teilst du dir aber auf mit deinem Freund von damals? Nein, der hatte damals eine Gefängnisstrafe bekommen und dann braucht man auch nicht bezahlen, wenn man gesessen hat. Ach so. Mhm. Kannst du dich, obwohl er so besoffen war, kannst du dich da detailliert dran erinnern, was du da und was ihr da gemacht habt? Also oder nur Schemen machen? An Bruchstücke sehr deutlich, deutlicher als ich eigentlich will. Mhm. Und an das meiste eigentlich nicht mehr so genau. Mhm. Warst du denn vorher auch so ein eher gewalttätiger Typ? Ja, deswegen war das Thema der Tag X auch mein Thema, weil halt dieser Tag diese Kehrtwende in meinem Leben war. Der 11.05.93, als du aus dem Gefängnis kamst. Sollte sich alles ändern und hat es sich dann auch. Es hat sich alles geändert. Ja. Das ist dir irgendwie wie Schuppen in den Augen gefallen? Ja, ich war halt früher in einer extrem gewaltbereiten Szene unterwegs. Und war das eine rechte Szene? Ja, auch. Ja. Und wobei die Politik eigentlich im Hintergrund stand, sondern eigentlich mehr die Gewalt und der Alkohol im Vordergrund. Mhm. Fehlende Identifikationsfiguren und Langeweile, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Vaterverlust, sehr früh. Das alles spielte wohl eine Rolle zusammen, ja. Ist keine Entschuldigung, aber man kann es dadurch einordnen und erklären. Ja, das, was ich mir versuche, dadurch zu erklären, ja. Jetzt habt ihr einen Menschen auf dem Gewissen. Ja. Du auch? Auch ich. Wie gehst du damit um? Hm. Mit gemischten Gefühlen. Also. Was ist an den Gefühlen gemischt? Ja, ich versuche, vieles davon nicht an mich rankommen zu lassen. versuche auch auf Fragen wie diese aus meinem Bekanntenkreis eine passende Antwort zu finden und das Thema möglichst schnell damit zu beenden. Wie sind denn die passenden Antworten, die du deinen Freunden gibst? Ja, habe ich darauf gewartet, dass du das fragst. Ich versuche das eigentlich mal ein bisschen von mir zu weisen und begründe diesen Alkoholkonsum am Abend dann damit, dass ich halt davon auch nicht mehr viel weiß und dass ich davon nicht so viel an mich ranlassen möchte. Entschuldigst du das auch für dich oder auch für anderen mit dem Alkoholkonsum? Ich habe es teilweise versucht, damit zu entschuldigen. Ja. Aber du nimmst es dir selbst nicht ab? Nein, mir selbst nicht. Aber wenn die Leute, die es hören, mir abnehmen, dann ist mir das schon meistens geholfen. Mhm. Ja. Ich will ja sagen, wenn ich sowas immer höre, wenn man so über Gerichtsverhandlungen was liest und so, mich überzeugt das auch nicht mit diesem Alkohol. Natürlich nicht, natürlich nein, nicht. Nein, nein. Und egal wie besoffen man ist, wenn man in der Lage ist, jemanden umzubringen, ist man auch noch in der Lage, das zu kontrollieren, denke ich, oder das hinzubekommen. Ja, ich könnte noch so viel Alkohol gesoffen haben, ich würde keinen Obdachlosen erstechen. Also. Ja, bei einem Tritt oder so, da kann man das ja vielleicht nachvollziehen, wenn es ein unglücklicher Tritt war, aber wenn das über einen längeren Zeitraum andauert, dann ist das natürlich auch schon eine... So, dann hast du schon auch ein bisschen geschickt ausgewichen. Wie sehr lässt du das jetzt, das ist jetzt fast 10 Jahre her, dennoch an dich heran? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Du denkst auch nicht an diesen toten Menschen? Nein. Träumst du manchmal von ihm? Nein. Gar nicht. Flackert dennoch ab und zu mal so ein schlimmes, schlechtes Gewissen auf? Ja. Eine Schuld, nicht ein schlechtes Gewissen klingt. Ich bin im Ort und ich werde zwangsläufig immer wieder daran erinnert. Durch irgendwelche Bekannten, die sagen, ich habe dich doch in der Zeitung mal gesehen oder das ist doch damals, du bist das doch gewesen und so. Und solche Sachen. Oder wenn ich den Ort wieder sehe, an dem es passiert ist, dann ist das natürlich... Wie lange? Der Mann lag denn ja sehr lange im Krankenhaus, ne? Ist er 3 Monate auf der Intensivstation und... Das heißt, der arme Mann hat auch noch unglaublich gelitten. Ja. Er war nicht sofort tot, sondern er war schwerst tot. Er hat über ein Jahr hinweg noch gelitten, ja. Ach, über ein Jahr, bis er dann gestorben ist? Ja, nach der Gerichtsverhandlung. Ein Jahr in Untersuchungshaft und einen Monat nach der Gerichtsverhandlung ist er gestorben. War er dieses ganze Jahr im Krankenhaus auch? Nein, nur 3 Monate. Und wie kam es, dass er dann an den Folgen gestorben ist? Ja, es war ein Obdachloser und der hat halt danach auch wieder draußen genächtigt und die Narbenverheilung ist halt dann nicht dementsprechend gut gewesen, sodass er an den Folgen der Verletzungen dann verstorben ist. Also hat er diesen Menschen nicht nur das Leben genommen, sondern ein Jahr ihm auch extreme Schmerzen wahrscheinlich verursacht. Ne? Ja. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals auch Briefkontakt mit dem Mann. Als er noch im Krankenhaus lag, habe ich ihm geschrieben. Ja, und hat er reagiert? Ja, er hat mir zurückgeschrieben. Also er ist der deutschen Sprache nicht sehr mächtig gewesen und das, was er halt dahin geschrieben hat, konnte man halt so verstehen, dass er diese Entschuldigung auch angenommen hat und er hat das im Gerichtssaal dann auch nochmal betont, dass er eine milde Strafe für mich wünscht. Und das ist ein großer Mensch. Ja. Das ist ein großer Mensch. Ja. Hat dir das... etwas das Schuldgefühl geschmälert? Das Schuldgefühl nicht, aber das schlechte Gewissen hat es mir genommen. Mhm. Weil die Schuld trägst du dein ganzes Leben mit dir herum. Na klar. Mhm. Was ist jetzt in diesen 10 Jahren geschehen? Du hast gesagt, dieser 11.5. war für dich ein ganz ausschlaggebender Tag. Es sollte sich alles ändern. Hat sich alles geändert? Alles. Das ganze Leben. Was machst du heute? Ich bin heute selbstständig. Ja, ich möchte jetzt nicht genau sagen, was ich mache, aber... Aber du lebst in sehr geordneten Verhältnissen? Ja, eigentlich schon. Also ich bin eigentlich das, was man als funktionierendes Mitglied der Gesellschaft bezeichnet mittlerweile und bin auch sehr zufrieden damit. Hast du eine Freundin und eine Familie? Ja, eine Freundin. Die weiß von all dem? Die weiß von all dem. Ist dir das dann mal schwer gefallen, so, dich so radikal schnell zu verändern? Den alten Kreis zu verlassen, die Freunde? Gar nicht, überhaupt nicht. Ich glaube, das war das, was nötig war, auch wenn sich das jetzt blöd anhört. Aber wenn das nicht passiert wäre, wäre vielleicht noch was Schlimmeres passiert. Gehst du damit offensiv um, wenn du so neue Leute kennenlernst, oder verschweigst du das lieber? Also ich bin es niemandem auf die Nase, aber wenn mich jemand darauf anspricht, streite ich es natürlich nicht ab. Erstaunlich, dass du heute angerufen hast und das mir erzählst. Ja, finde ich auch. Ja. Ja. Aber der Tag X war halt, das ist halt der Tag X und das hat sich eingebrannt in meinem Kopf. Schlussfrage mit der Mitte, um kurze Antwort, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja klar. Das war der Entlassungstag, ne? Der 11.5. Richtig. Warum ist dir da so diese Einsicht gekommen? Warum nicht schon während der Untersuchungshaft? Das ist ja eigentlich schon während der Untersuchungshaft gekommen, aber dann, wenn du rauskommst und die Sonne scheint. Ah ja, und das ist jetzt der Neuanfang. Genau. Verstehe. Sascha, alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. In der Technik Leo Scholten. Das war unsere Sendung Der Tag X. Wir sind morgen mit einer freien Themennacht wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.